einer neuen TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, interessante Themen vorbereitet. Eins vorweg, ihr werdet es vielleicht schon an der Tonqualität hören. Ich nehme jetzt mit einem anderen Aufnahmeset auf. Das liegt ganz einfach daran, ich befinde mich derzeit in einem Umzug oder im Umzugsstress und der Mixer und der alte PC, wo ich dann halt normalerweise die Aufnahme dran mache, die sind bereits eingepackt und liegen halt für den Umzug bereit. Deshalb mache ich das Ganze mit meinem ganz normalen Headset. Das kennt ihr ja auch schon von den Skype-Konferenzen, die ich sonst so halte, ist ja dann auch immer mein Headset gewesen. Und die Aufnahme mache ich dann halt an meinem ganz normalen PC mit Hilfe von Puls Audio und ein paar virtuellen Devices, die mir dann erlauben, hier so eine Live-Aufnahme mit Ton, den ich dann von meinem PC abspiele, dann auch gleichzeitig in der Aufnahme zu hören ist. Und ja, das ist ein nettes Setup, das habe ich mir rausgesucht. Ich habe es versucht mit Jack zunächst einmal, aber das hat nicht ganz so hingehauen. Deshalb bin ich jetzt zu Puls Audio gewechselt, weil da vor allen Dingen alle Programme mit umgehen können, wenn auch über den AlsaSync notfalls irgendwie, dann klappt das alles wunderbar. Gut, was gibt es jetzt für Themen? Was gab es für Neuerungen in der letzten Woche? Ihr habt sicherlich mitbekommen, die CeBIT 2012 hat letzte Woche seine Pforten geöffnet und hatte jetzt bis Samstag, glaube ich, offen. Und Sonntag ist so ein Tag, glaube ich, wo sie dann sich ein bisschen ausruhen. Und am Montag wird alles aufgeräumt oder auch Samstagabend schon. Und ja, es gibt hochinteressante Themen, die es auf der CeBIT gab. Da möchte ich ein paar ansprechen. Wobei, ja, so wirklich Revolutionäres war da nicht dabei. Aber fast zeitgleich hat Apple auch eine Konferenz abgehalten und hat dort ja das lang erwartete iPad 3 vorgestellt oder iPad HD, wie es ja gemunkelt wurde, dass es so heißen würde. Und auch eine neue iOS-Version, die möchte ich auch mal ganz kurz ansprechen, sicherlich für einige Leute, die eben Apple-Produkte einsetzen, interessant. Dann auch für Leute, die Windows oder Linux-Nutzer sind und Windows-Programme ausführen wollen. Wine ist in Version 1.4 nach langer Entwicklungszeit erschienen und da möchte ich auch mal drauf schauen und möchte mal erklären, was es dann so Neuigkeiten gibt in dem Bereich und was so lange gedauert hat oder warum es so lange gedauert hat, bis die Version 1.4 rausgekommen ist. Aber wollen wir uns zunächst einmal mit der CeBIT beschäftigen. Ich habe es ja schon angesprochen, wenig Revolutionäres. Nur eine Reihe von Updates oder halt reife Updates, würde ich sie auch mal nennen, zu bisherigen Produkten. Also Sachen, die man eigentlich schon kennt vom Mobile World Congress und der CES. Das heißt, die sind quasi von der CES oder vom Mobile World Congress. Die Firmen sind einfach da nach Hannover gekommen und stellen ihre Produkte dann noch einmal vor oder einige Produktupdates vielleicht, kleinere Updates zu ihren Produkten, die sie bereits vorgestellt haben. Also wirklich revolutionär Neues ist dort nicht zu erwarten. Im Ultrabook-Bereich, da haben wir jetzt schon die allerersten Ultrabooks gesehen und auch auf der CeBIT wurden dann jetzt die zweite bzw. dritte Generation von Ultrabooks bereits vorgestellt und wahrscheinlich auch im Zuge von der Windows 8 Beta, die ja auch herausgekommen ist. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, in der letzten TechView-Podcast-Folge haben wir da einen riesengroßen Mega-Bericht und Test auch schon zur Beta gemacht. Die ist ja sehr stark auf Touchscreens ausgelegt und da waren dann auch vermehrt Anbieter, die halt eben Ultrabooks mit Touchscreen vorgestellt haben, wo man halt eben mit dem mit normalen, also eigentlich wie ein Notebook mit Touchscreen im Grunde genommen, ausgestattet mit dem Finger einfach durch einige wenige touch-optimierte Programme tippen konnte. Das heißt, da lief noch ein Windows 7 mit einer Touchscreen-Oberfläche. Ein Prototypgerät hat Intel zum Beispiel vorgestellt, das nennt sich Ultrabook with Touch, ganz simpel gehalten. Und es hat bereits gezeigt, dass eben die Möglichkeit besteht, ein Ultrabook, also ein sehr, sehr flaches Notebook zu bauen, das halt eben einen Touchscreen-Support bereithält. Richtig rund läuft das, wie gesagt, noch nicht. Ist alles noch auf Windows 7 und die Software ist halt eben etwas zäh, die da drauf läuft. Man hatte auch nur ein einziges Programm, nämlich einen nett gemachten E-Book-Reader, der einem, ähnlich wie iTunes, eine Übersicht von allen E-Books anzeigt und man kann dann auf ein E-Book klicken und dann sich so ein bisschen das durchblättern, wobei das Durchblättern kann man sich nicht so vorstellen wie auf einem Android- oder iOS-Gerät, wo dann man quasi eine virtuelle Seite durchblättert, sondern das sieht schon eher so aus wie so ein Bilderviewer oder sowas, wo man dann quasi die einzelnen Seiten zur Seite schiebt und dann zur nächsten Seite gelangt. Ultra schnell war das Ganze leider nicht. Und deshalb würde ich sagen, das ist noch sehr, sehr stark Beta, aber zeigt zumindest, wo die ganze Reise hingehen könnte. Wobei ich schon etwas skeptisch bin, was jetzt die reine Bedienung mit dem Touchscreen angeht, weil man muss ja den Finger dann heben und ich halte das ein bisschen für unergonomisch. Gerade weil man ja eine Tastatur hat und wahrscheinlich auch noch ein Touchpad auf der Maus im Grunde genommen oder einen Mausersatz als Touchpad. Man kann natürlich auch eine Maus anschließen und so. Und das sollte im Grunde genommen schon reichen. Und ich frage mich dann auch tatsächlich, was für Bedienkonzepte es da geben könnte, wo es Sinn machen könnte, das so zu machen. Eventuell hier und da vielleicht ein Grafikprogramm oder sowas, wo es Sinn macht, vielleicht dann auch mit dem Finger mal auf den Bildschirm zu touchen. Aber ansonsten sehe ich da noch Verbesserungspotenzial, was den Anwendungsbereich angeht. Dann haben wir natürlich noch ein allgemeineres Problem, dieser Prototyp im Grunde genommen zeigt. Nämlich Ultrabooks sind ja legen einen sehr starken Wert auf Leichtigkeit, auf Dünnheit. Und da gibt es halt das Problem, wenn es sehr, sehr dünn wird und man dann mit dem Finger eben auf den Bildschirm touchen muss oder tippen muss, dass das Ultrabook einfach vielleicht umkippt, wenn man da ein bisschen zu fest drauf tippt. Und gerade wenn es um Multitouch-Gesten oder so geht, dann muss man tatsächlich mit der zweiten Hand den Laptop-Deckel, den Bildschirm einfach festhalten, sonst kippt das Gerät einfach um und lässt sich sehr schwer bedienen. Das ist also insgesamt, was mich zu dem Fazit führt, dass das Ganze noch nicht ausgereift ist und dass das wahrscheinlich nirgendwo hinführt. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Touchscreen jetzt anstatt eines Touchpads eventuell Sinn machen könnte. Das heißt, anstatt so ein Touchpad kommt da vielleicht noch ein kleines Display und dann kann man vielleicht Sonderfunktionen oder sowas ausführen. Oder anstatt einer Tastatur haben wir dann eine Touch-Oberfläche, wo wir dann verschiedene Tastatur-Layouts abbilden können und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon einige Prototypen, die dann physikalische Tasten haben, wo diese physikalischen Tasten aber jeweils mit einem kleinen LCD ausgestattet sind, um dann die verschiedenen Buchstaben oder weitere Aktionen oder irgendwelche Bildchen anzeigen zu können. Das muss nicht unbedingt sein, aber ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was einem dann natürlich bei den Notebook-Herstellern eventuell, wenn das in großer Stückzahl dann verfügbar ist, auch es sparen könnte, dann, dass man einfach eine Tastatur baut für alle Regionen und dann einfach per Software auf diesen kleinen LCDs einfach das Tastatur-Layout einblendet und nicht jedes Mal verschiedene Tastaturen für verschiedene Länder bauen muss. Das ist mir vor allen Dingen aufgefallen bei meiner ThinkPad-Tastatur, dass das englische oder amerikanische Layout doch stark abweicht vom deutschen Layout und dass dann nicht nur also Ü und Ö und Ä dazugekommen sind oder X und Y vertauscht sind, sondern dass auch die F-Tasten und die Größe der Escape-Taste und Entferntaste und diese ganzen Sondertasten, dass die anders aufgeteilt sind und dann muss man halt tatsächlich halt eine extra Tastatur für bauen, was ein bisschen, das kostet halt Geld und Zeit und das können sich dann Hersteller dadurch eventuell sparen. Also das könnte ich mir vorstellen. Gut, zurück zur Technik des Prototypens. Dieser kommt mit einer Intel Ivy Bridge Generation von Prozessor daher und verfügt daher auch über zwei USB 3.0 Anschlüsse. Weitere Daten sind leider nicht vorhanden zu dem ganzen Gerät, also Intel hat dazu leider nicht mehr viel gesagt. Bleiben wir aber in diesem Notebook-Bereich. Da sieht man auf der Cebit auch ein weiteres Extrem in Richtung Desktop-Ersatzsysteme, wie zum Beispiel das XMG U 710. Das ist das nicht nur für den Desktop-Ersatz gedacht ist, sondern das auch fürs Gamen geeignet ist und ausgestattet ist dieses Monstrum an Notebook mit einem 8-Kerne-Prozessor. Oder es soll zumindest mit einem 8-Kerne-Prozessor ausgestattet werden. Momentan ist das noch ein 4-Kerne Sandy Bridge, den sie dort eingebaut haben, aber bald soll der halt abgelöst werden durch ein Ivy Bridge, die halt eben 8 Prozessorkerne beinhaltet. 32 GB RAM können verbaut werden und waren da auch verbaut in dem Gerät, was sie vorgestellt haben. Und zusammen mit zwei NVIDIA GeForce GTX 580M Chipsätzen sorgt das natürlich dann für eine ordentliche Grafik- und Gaming-Power. Das ist also Performance pur. Und wenn wir uns dann noch anschauen, dass wir drei schnelle Serial Atta 3 Anschlüsse haben, um dann halt Serial Atta 3 Festplatten, SSDs können auch verbaut werden, einzubauen, dann weiß man schon, wo der Wind weht. Es gibt auch Hybrid-Festplatten, die eingebaut werden können, die also ein SSD-Cache benutzen, je nachdem, welche Größe man da haben möchte. Ich glaube, es geht da von 20 bis 40 oder 60 GB hoch. Und wie zum Beispiel auch die standardmäßig ausgelieferte Seagate Momentum XD, die mit 750 GB Speicher ausgestattet sind. Ich glaube, das ist schon mal eine Hausnummer für so ein Notebook und ich denke, dass das schon sehr, sehr ordentlich ist. In dieser Standardversion, die ich jetzt kurz beschrieben habe, also noch mit einem älteren Prozessor, also kein 8-Kerne-Prozessor, sondern 4-Kerne Intel Core i7 3820 Prozessor, kostet das Notebook dann sage und schreibe 2349 Euro. Für die Ausstattung ist das natürlich dann, glaube ich, doch durchweg gerechtfertigt. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass natürlich dann mit einer Ivy Bridge 8 Kerne und einer vollen Ausstattung mit drei SSDs oder sowas, dass das Gerät dann schon nochmal 2000 Euro drauf, dass man da 2000 Euro schon mal drauf rechnen kann. Also so um die 4000 Euro könnte es dann schon kosten. Bleiben wir bei der Hardware und dem Desktop. Naja, nicht ganz den Desktop. Fujitsu hat auf der Cebit ein System vorgestellt, beziehungsweise einen extra Monitor vorgestellt, der gedacht ist für den Betrieb von, ja, ihr hört es richtig, Handybetriebssystemen. Das heißt, man soll sein ganz normales Smartphone per Micro-USB-Anschluss an einen 23 Zoll Display anschließen. Dieses 23 Zoll Display stammt von Fujitsu, habe ich ja bereits, glaube ich, schon gesagt. Und das Ganze läuft über die sogenannte MHL-Schnittstelle, Mobile High Definition Link, so nennt sich das Ganze. Das ist ein kombinierter Micro-USB-Anschluss, der nicht nur dazu dient, dass man darüber Sachen aufladen kann, also den Akku aufladen kann und Daten übertragen kann, sondern auch, dass man da ein HDMI-Signal im Grunde genommen rausbekommt. Und das wird halt eben von diesem Monitor aufgeschnappt, weil er halt eben auch MHL-fähig ist und man dann halt eben die Daten, also den Bildschirminhalt einfach auf den Monitor übertragen kann. Zeitgleich kann allerdings nur dann auch noch der Akku aufgeladen werden des Smartphones. Man kann also keine Daten übertragen, was so ein bisschen schade ist. Vielleicht könnte man das da auch irgendwie mit einbauen. Bei so einem Anschluss kann man natürlich auch gleichzeitig was anschauen auf dem großen Bildschirm und gleichzeitig natürlich auf dem kleinen Bildschirm noch rumnavigieren. Aber man hat keine Möglichkeit, dann zum Beispiel Tastatur und Maus irgendwie anzuschließen, sondern man muss sie dann tatsächlich eventuell, wenn das Smartphone es unterstützt, per Bluetooth dann mit aktivieren, um dann tatsächlich ein Desktop-Ersatzsystem zu bekommen. Wofür jetzt dieser ganze Monitor gedacht ist, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Wenn wir aber die technischen Daten uns mal anschauen, dann ist das schon ein recht ordentlicher Monitor, 23 Zoll halt eben, ein IPS-Panel, was eine Auflösung von 1920x1080, also die typische Full-HD-Auflösung beherrscht. Der Monitor kann natürlich auch zum herkömmlichen Anschließen von Analog- oder Digitaleingängen genutzt werden und so kann man das Ganze also auch am PC anschließen. Das heißt, ich schätze mal, es ist ein ganz normaler PC-Monitor, der halt eben das Gimmick hat, dass man da auch sein Smartphone drauf anschließen kann und dann eventuell mal hier irgendwas zeigen kann. Ansonsten macht das wenig Sinn, glaube ich, sein Smartphone momentan an einen PC-Monitor anzuschließen, wenn da halt ein ganz normales Smartphone OS drauf läuft. Dann haben wir nochmal was ganz, ganz Neues, wenn wir uns von der Hardware so ein bisschen wegbewegen und in Richtung Software gehen. Hier hat die Telekom was Interessantes vorgestellt. Ja, ihr habt richtig gehört, die Telekom hat was Interessantes vorgestellt, nämlich ein Videokonferenzsystem namens VideoMeet. Und dieses Videokonferenzsystem soll einem ermöglichen, über ja, einen handelsüblichen Webbrowser einfach zu kommunizieren. Jetzt würden viele sagen, oh, ist ja nichts Neues, das kennen wir ja schon, Google Hangout, Google Talk, das geht ja alles schon, das ist ja nichts Interessantes dabei. Der Clou ist aber, dass dieses System protokollunabhängig arbeitet. Das heißt, man kann so zum Beispiel einen G-Talk-Kontakt zusammen mit einem Skype-Kontakt verbinden. Und das geht halt eben auch über diesen Webbrowser. Das heißt, es kann auch jemand im Webbrowser einfach einen Kontakt in Skype anrufen und das funktioniert. Man kann dann miteinander sich unterhalten. Man muss also nicht unbedingt in VideoMeet mit drin sein. Das ist also das Interessante dabei. Und unterstützt werden hier die handelsüblichen Protokolle, also eben die handelsüblichen Protokolle für Heimnutzer, Skype, Google Talk, SIP und was es so alles gibt, aber auch professionelle Produkte, die dann meist in großen Firmen zum Einsatz kommen, die dort für Videokonferenzsysteme genutzt werden. Die Telekom verspricht sich somit halt so ein Videokonferenzensystem oder eine Art Plattform zu schaffen, die ja eben Plattform und Geräte unabhängig ist und über diese Geräte Grenzen und so weiter hinaus wächst. Wobei die Grenze natürlich Skype gibt es auf vielen Geräten, aber es läuft nicht auf vielen Geräten gleich gut und es gibt es sicherlich nicht auf allen Smartphones, die einen Webbrowser haben, der HTML5-fähig ist. Und das wäre halt mit VideoMeet durchaus möglich, dass man dann dort eine Videokonferenz führen kann. Wie genau das funktioniert und ob es von der Qualität her auch gut funktioniert, das müssen wir noch abwarten. Es soll demnächst eine Demo-Version rauskommen. Es gibt zumindest eine Ankündigung für eine 30-Tage-Trial-Version, denn da kommen wir auch zu einer Besonderheit. Denn das Ganze läuft so ab, dass die Teilnahme selber kostenlos ist, aber derjenige, der die Videokonferenz aufbaut, der muss dann halt die Kosten tragen. Das heißt, er muss sich bei VideoMeet anmelden und muss dann tatsächlich den Leuten da auch was bezahlen für. Gut, ein kleiner Schwenk zur Software war das. Jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Hardware. Etwas ja, spezieller Hardware zugegebenermaßen, nämlich einem Roboter. Und dieser Roboter nennt sich Alias. Das Interessante an diesem Roboter ist, und das habe ich dann später gelernt, erst als ich das gesehen habe, war, dass er nicht nur primär für ältere Leute gedacht ist, also dann so eine kleine Hilfe, Haushaltshilfe, ja, bring mir mal die Tasse XYZ oder sowas, sondern auch als Spielekonsole genutzt werden kann. Er eine Erinnerungsfunktion hat, um an bestimmte Termine, Geburtstage oder so weiter zu erinnern, aber er kann halt eben auch als Hilfsroboter gedacht, Notrufe abrufen, wenn es einem irgendwie schlecht geht und man um Hilfe ruft oder sowas, dann erkennt er das. Das heißt, er hat auch ein Spracherkennungssystem und kann dann Leuten in der Not auch helfen. Der Roboter ist ja recht sperrig, sagen wir mal so, also recht breit geraten, ist zwar rund, aber recht breit, fährt natürlich mit seinen Rollen umher, hat ein ja, kleines, süßes Robotergesicht. Im Kopf eingebaut sind 4 Kameras, die einem dann helfen zur Orientierung. Allerdings können die Kameras auch eine Gesichtserkennung durchführen und haben so dann die Möglichkeit zu sehen, wo jetzt eine Person ist, um dann halt den Roboter und sein Gesicht halt in den Blick, in die Blickrichtung der Person zu wenden, damit man halt auch, gerade bei alten Leuten ist es ja so, dass sie dann eben auch das Gefühl haben, dass sie jemanden haben, zumindest der einem zuhört. Das Interessante an diesem Roboter ist, glaube ich, das technische und komplexe Innenleben dieses Roboters, nämlich der besteht aus ja mehreren PCs oder PC-Komponenten. Es sind 2 PCs einmal eingebaut, einmal ein Linux-Server, auf dem die ganze Software im Grunde genommen läuft, und ein Windows-Client-PC, der für die Oberfläche zuständig ist, denn vorne am Bauch im Grunde genommen des Roboters und etwas im Brustbereich, über dem Bauchnabelbereich sowas, ist ein kleiner Monitor, ein Touchscreen eingebaut, worüber man den Roboter steuern kann und auch direkte Eingaben machen kann. Das heißt, man muss ihn nicht mit der Sprachsteuerung unbedingt steuern, sondern man kann das Ganze auch über einen Touchscreen machen, kann da auch einige Spiele auswählen, die man dann direkt am Touchscreen spielen kann, wenn man denn möchte. Apropos spielen, neben diesen 2 Robotern, neben den 2 PCs sind natürlich dann in diesem Roboter auch eine Spielekonsole verbaut. Das ist sehr interessant, nämlich eine Nintendo Wii ist da tatsächlich verbaut, zumindest die Hardware der Nintendo Wii ist dort verbaut, sodass man tatsächlich dann auch ja, Bewegungsspiele mit einem Controller ausführen kann. Und auch eine TV-Karte ist eingebaut. Das heißt, man braucht auch keinen Fernseher irgendwie, sondern man kann dann auch per DVB-T sein TV-Programm dann auf diesem Monitor anschauen. Der Monitor sah so aus, als ob es so 11, 12 Zoll großer Monitor ist. Genaue Daten stehen da leider nicht zur Verfügung. Ich werde das Video dranhängen, wo ich das Ganze gefunden habe. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und halt das Interessante ist halt tatsächlich, dass im Herzstück eben ein Linux-Server läuft. Und das hat mich dann richtig fasziniert und interessiert, dass halt eben Linux da, ein Linux-powered Roboter im Grunde genommen, als Alltagshilfe. Ja, wie gesagt, gesteuert wird das Ganze per Sprachsteuerungsbefehle. Da gibt es einige oder halt eben den relativ großen Touchscreen. Dank der 4 Kameras kann der Roboter dann sicherlich auch später Gesichter erkennen. Also nicht nur Gesichter, dass es ein Gesicht ist eines Menschen und sich dann dahin drehen, sondern auch richtig erkennen, dass es jetzt Person XYZ, also einem Namen zuordnen und dann eventuell Leute auch per Namen grüßen, was ich doch für sehr wahrscheinlich halte, dass das möglich sein dürfte damit, mit einer kleinen Softwareanpassung. Und dann hat man halt eben die Möglichkeit auch, sich vor dem Roboter per Namen ansprechen zu lassen. Also eine sehr gute Idee. Wie das jetzt preislich aussieht, müssen wir mal schauen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier vielleicht in dem einen oder anderen Altersheim vielleicht mit eingesetzt werden kann. So als Spielkamerad macht das sicherlich eine ganze Menge Sinn. Ob es jetzt ganz normal im Alltag für irgendwelche Leute sinnvoll ist, das wage ich so ein bisschen noch zu bezweifeln. Ist ein bisschen zu sperrig, das ganze Gerät. Und ja, es wirkt halt noch ein bisschen klobig und ungeschickt für den ja etwas kleineren Wohnbereich vielleicht in der Wohnung oder sowas. Dann gibt es auch noch mal was Interessantes, wo wir jetzt gerade noch bei Hardware sind. Ich habe hier noch ein Ultrabook gefunden, das Problem anscheinend gelöst hat, dass es zu wenig Anschlüsse an diesem Ultrabook gibt, was ich einmal bemängelt habe. Bedingt durch diese Bauweise ist das halt so, dass halt nicht große Anschlüsse da reinpassen. Und Acer scheint jetzt das Problem gelöst zu haben, zumindest teilweise gelöst zu haben, indem sie halt einfach einen cleveren Mechanismus eingebaut haben, nämlich dieses rund 15 mm dicke Ultrabook. Ich glaube, es ist eines der dünnsten Ultrabooks überhaupt oder der dünnsten PCs überhaupt, lässt sich per Knopfdruck einfach hochfahren bzw. anheben und dann werden verborgene Anschlüsse sichtbar. Da sind eine ganze Reihe von Anschlüssen, ganz viele USB-Anschlüsse, ein VGA-Anschluss, ein Netzwerkanschluss, ein HDMI-Anschluss, ein DVI-Anschluss oder sowas. Das lässt sich dann alles da ganz einfach durch einen Knopfdruck lässt sich eben dieses Notebook anheben. Ich schätze, es steckt dann also quasi in dem Gehäuse drinnen eingeklappt und dann wird es einfach aufgeklappt und das Notebook fährt so ein bisschen hoch, damit die Klappe ein bisschen Platz hat. Also sowas wie eine eingebaute Dockingstation einfach in so einem Ultrabook. Und ich denke, das ist schon ein Weg, den Acer da gegangen ist, der in die richtige Richtung zeigt. Denn solche Ultrabooks sollten, wenn möglich, auch nicht nur leicht und sehr transportabel, mobil sein, sondern sollten auch, wenn möglich, genug Anschlüsse haben, damit ich da auch zumindest eine Maus anschließen kann und noch einen USB-Stick ranpacken kann. Da scheitert es ja bei vielen Ultrabooks leider. Und das ist also dann durchaus möglich, dass das dann funktioniert. Oder wenn ich jetzt an mein Setup hier denke, da habe ich ja neben einem USB-Stick, neben meiner Maus, die über USB angeschlossen ist, auch noch mein Headset, das über USB angeschlossen ist. Also da macht es doch schon Sinn, eventuell, dass solche Ultrabooks dann ein bisschen besser ausgestattet daherkommen. Und ich glaube, Acer geht da in die richtige Richtung. Zumindest sieht das sehr stabil aus. Und ja, es sieht nicht so aus, als ob das irgendwie stören würde oder dass es da Probleme geben würde. Und vor allen Dingen ist es ja gut, wenn man mobil ist, wenn man die Anschlüsse nicht braucht, kann man das einfach runterklappen, runterfahren lassen im Grunde genommen. Weil das sieht halt so aus wie eine kleine Hebebühne, wenn man das sieht. Das Video werde ich natürlich auch verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Sieht hochspannend aus. Ja, das war es im Grunde genommen zu den Impressionen, die ich so gesammelt habe von der CeBIT. Ich war leider nicht selber dran, sondern habe das nur irgendwie zusammengesammelt von verschiedenen Webseiten und Videoberichten, die ich so gefunden habe. Falls ihr noch irgendwelche interessanten Sachen gefunden habt und einen Artikel drüber geschrieben habt oder Fotos gemacht habt oder sogar ein Video gemacht habt, könnt ihr das natürlich auch anhängen. Wenn das hochinteressant, hochspannend ist, werde ich es natürlich auch in der nächsten TechView-Podcast-Folge dann erwähnen. Ansonsten eure Kommentare, eure Ideen natürlich in dem Kommentar Bereich sind sehr, sehr gewünscht. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, von der CeBIT aus Hannover bewegen wir uns ein paar tausend Kilometer weiter. Und dort hat fast zeitgleich zum CeBIT-Start Apple seine Developer-Konferenz abgehalten und dort neue interessante Technologien vorgestellt. Zum einen natürlich ein neues iPad, das sogenannte iPad HD oder iPad 3 war ja stark in der Spekulation und Apple hat tatsächlich ein neues iPad rausgebracht und wie Apple mal so ist, haben sie es nicht nach den Erwartungen der User gemacht, sondern die nennen das Ganze nicht iPad 3, also ohne Ziffer 3 im Grunde genommen, sondern ganz schlicht und einfach das neue iPad. Und dieses neue iPad kommt mit einer ja fast schon gigantischen Display-Auflösung daher. Also ein gigantisches Display mit sage und schreibe 2048 mal 1536 Pixeln. Als ich das gehört habe, konnte ich es erstmal nicht glauben, weil auf keinen meiner PCs habe ich so eine gigantische Auflösung. Und jetzt hat Apple tatsächlich in ihr iPad so ein Display eingebaut mit so einer gigantischen Auflösung und dabei nicht das Display größer gemacht oder das iPad größer gemacht, sondern es ist immer noch in diesem 10 Zoll, also 9,7 Zoll ungefähr Format gehalten und bietet halt eben diese riesige Auflösung, wobei ich mich dann tatsächlich schon frage, warum muss die Auflösung so gigantisch sein, wenn das Display so klein ist im Grunde genommen, also 10 Zoll. Ich könnte mir vorstellen, bei 27, bei 32 Zoll, okay, da kann ich so eine Auflösung eventuell noch vertragen. Aber bei so einem kleinen Display, so eine große Auflösung, weswegen eigentlich? Apple begründet das natürlich dann auch alles mit, ja, man kann es schärfer sehen, es funktioniert besser und so weiter und so fort. Apple ist wahrscheinlich und wird wahrscheinlich auch der einzige Anbieter von so einem Display sein, denn bei diesem Display mit so einer gewaltigen Auflösung muss man natürlich ein bisschen was tricksen, damit halt eben die ganzen LCDs, die ganzen Leuchtsignale im Grunde genommen sich nicht irgendwie stören gegenseitig. Da hat Apple ein bisschen rumgetrickst, das auf eine neue Ebene gelegt, sodass eben die Signalübertragungsebene etwas weiter unten liegt und die ja, die Beleuchtungsebene im Grunde genommen etwas weiter oberhalb liegt, sodass die Signale sich nicht gegenseitig irgendwie stören. Also sehr, sehr komplex, deshalb wird es ein bisschen was dauern, bis andere Hersteller da mitziehen können. Da hat also Apple wieder ja eine Vorreiterrolle angenommen, technologische auf jeden Fall, wobei natürlich dann die Frage nach dem Sinn immer noch bleibt. Es sieht natürlich etwas besser aus, das kann man ohne Zweifel sagen, aber ich meine, es sah vorher und sieht bei den aktuellen Tablets auch nicht unbedingt schlecht aus, was die Auflösung angeht oder was Texte lesen angeht. Das klappt alles wunderbar. Vielleicht hat man da ein bisschen was übertrieben bei Apple. Nun ja, aber in Sachen Auflösung ist man auch in der Kamera, in der Rückkamera vor allen Dingen, auch einen Schritt weiter gegangen. Man hat auf 5 Megapixel und 5 Linsen gewechselt. Das erinnert so ein bisschen an das iPhone 4S Kamerasystem mit den Linsen und da sollen dann auch tatsächlich Aufnahmen in Full HD, also 1080p möglich sein, Videoaufnahmen natürlich. Und das soll halt deutlich verbessert sein. Von der Frontkamera ist leider nicht die Rede, ob da irgendwie sich was getan hat, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Also die zwei größten Hardware-Veränderungen wahrscheinlich eher das Display oder Hardware-Updates, sagen wir mal so, eher das Display und eben die Rückkamera. Eine neue Sache hat Apple auch in Sachen Hardware eingeführt, nämlich, und das ist wahrscheinlich die größte Neuerung, zumindest in den USA, dort haben sie nämlich LTE eingebaut. Das heißt, es gibt einen LTE-Chip nun auch im iPad 3 oder im neuen iPad. Und das allerdings nur für den US-amerikanischen Markt erstmal ausgelegt und zugeschnitten ist. Das heißt, in Deutschland wird dieses LTE nicht funktionieren, weil wir verwenden andere Frequenzen und das ist einfach nicht abgedeckt durch diesen Chip, den Apple dort eingebaut hat. Aber zumindest können wir uns hier in Deutschland dann über HSPA und HSPA Plus und HSDPA freuen, die dann auch unterstützt werden von dem iPad. Also das etwas schnellere UMTS wird auch unterstützt. Damit natürlich die gigantische Auflösung überhaupt in so ein kleines Gerät passt und ordentlich angesprochen werden kann, musste Apple natürlich auch seinen Grafikkern überarbeiten und hat so den Grafikkern, der ja auf dem A5 ARM-Prozessor-Architektur basierten Chip liegt eine ausgetauscht durch den Quad-Core und deshalb nennt sich das Ganze jetzt A5X. X ist halt eben, ja, der Indikator dafür, dass da ein Quad-Core-Grafikeinheit hineingesteckt wurde. Dieser Grafikchip soll tatsächlich vierfach so schnell sein und vierfach so viel Leistung bringen wie ein Nvidia Tegra 3. Das behauptet zumindest Apple und das hat Apple in ihrer Keynote hat das dort behauptet, wobei Nvidia direkt gesagt hat, das kann eigentlich gar nicht sein. Zeigt uns bitte die Benchmarks, mit denen ihr das getestet habt. Und also Nvidia zweifelt da sehr stark. Ich zweifle auch so ein bisschen. Die Werte sind natürlich immer ein bisschen was geschönt. Es ist vielleicht schneller als ein Tegra 3, aber vierfach so schnell, das kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass die anderen Hersteller, gerade Nvidia, die ja im Grafikbereich sehr stark aktiv sind, zusammen mit AMD oder ATI, dass die es nicht schaffen würden, halt, wo sie ja jahrelang damit sich beschäftigen, eine schnellere Grafikeinheit zu bauen. Das glaube ich einfach nicht. Das kann einfach nicht sein. Ansonsten wäre es wirklich beschämend für beide. Was einige vielleicht enttäuschen mag und was ich nicht so ja richtig einen hardwaretechnischen, was nicht so einen richtigen hardwaretechnischen Grund hat, zumindest so wie Apple sich versucht immer auszureden, ist, dass zum Beispiel in Sachen Software sich nicht so viel getan hat. Das heißt, in Sachen Software gibt es natürlich iOS 5.1, das ist halt wieder ein schönes, nettes Update mit Security Fixes und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel Siri, was ja bei beim iPhone 4S mit drin ist, das hat man nicht eingebaut in das neue iPad. Und da fragen sich alle, warum zum Geier hat man das nicht da eingebaut? Eigentlich wäre es, also technisch ist das kein Problem. Selbst auf einem iPhone 2 kann man es laufen lassen. Es gibt zwar da einige Optimierungssachen, wo Apple sagt, ja, wir haben da in dem Prozessor, in dem A5 noch einen extra kleinen Chip eingebaut, der Noise Reduction macht und dass man irgendwie die Sprache besser verstehen kann. Es ist aber, wenn man die Technologie hat und den Chip sowieso neu fertigt, für ein iPad kann man da auch diesen anderen kleinen Chip einbauen. Das hätte, glaube ich, nicht so viel Schwierigkeiten bereitet. Jedenfalls hat Apple ganz klar gesagt, wir wollen es nicht und haben es ersetzt durch eine Diktiersoftware, die einem dann hilft, auch mit Hilfe von Spracherkennung dann halt E-Mails zu diktieren oder kleine Notizzettel oder sowas zu schreiben, indem man einfach dem Gerät was vorliest, auch mit Satzzeichen und so weiter und so fort. Das erkennt er dann schon alles. Ob und wie gut das Ganze dann funktioniert, bleibt abzuwarten und vor allen Dingen, natürlich technisch sehe ich da keinen Grund, wenn die Diktiersoftware funktioniert, funktioniert auch Siri theoretisch und ich bin mir relativ sicher dann jetzt auch mit iOS 5.1, wo ja Siri dann auch mit dabei sein wird, zumindest für das iPhone 4S, dass dann die Leute sich das dann rauscracken werden und dann auch auf dem iPad laufen lassen werden. Nebenbei so mal ganz kurz geflüstert, das gibt es bereits, das alte Siri für iPad 2 und iPad 1 kann man das bereits in gecrackter Form halt beziehen. Dann gibt es natürlich einen Erscheinungstermin für das neue iPad und zwar der 16. März, da soll das neue iPad herauskommen, in der billigsten Variante allerdings für 479 Euro zu kaufen, in der billigsten Variante glaube ich dann auch ohne UMTS, ohne 3G, nur WLAN. Und wer halt unbedingt ein iPad haben möchte, dem kann ich auch schon mal raten, vielleicht mal Ausschau zu halten nach einem iPad 2. Die sollten jetzt stark verbilligt, glaube ich, auf den Markt kommen, beziehungsweise die sollen jetzt, der Preis sollte sinken, zumindest nachdem jetzt das neue iPad, das ist inoffizielle iPad 3 quasi, auf den Markt kommt. Da gibt es sie sicherlich billiger zu ergattern. Mit einer besseren Ausstattung, was jetzt zumindest Speicher angeht und vielleicht auch die UMTS-Variante. LTE ist kein Kaufgrund, weil wie gesagt, LTE funktioniert nicht hier in Deutschland. Ich glaube auch nicht, dass das mit einem Software-Update so einfach leicht irgendwie behoben werden kann. Und so wie ich Apple kenne, gibt es da auch ein Problem, wenn man sich diese LTE-Variante kauft oder die Variante, die einen LTE-Chip drin hat und das in Deutschland nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass man diesen LTE-Chip ausbauen oder komplett abschalten kann. Und das würde dann bedeuten, ja okay, jetzt kann man LTE nicht nutzen, hat dann aber eine kürzere Akkulaufzeit. Also ein bisschen blöd. Also ich hätte in Sachen Apple, hätte ich da schon vielleicht mal gewartet, bis dann LTE zumindest in Europa genutzt werden kann und Asien eventuell und halt nur eine US-LTE-Version rausbringen. Das ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes, wollen wir mal sagen. Meiner Meinung nach auch ist dieses iPad 3, das neue iPad, im Grunde genommen auch kein wirklicher Kaufgrund für Leute, die bereits ein iPad haben. Also wenn man ein iPad der ersten Generation hat, ja, wenn man es täglich braucht, eventuell, und das alte schon verschlissen ist, dann eventuell. Wenn man ein iPad 2 hat, nö. Also es gibt keinen gravierenden Unterschied, den man nicht auch mit Software irgendwie so bekommt und auf legaler oder illegaler, was heißt illegal, was hier in Deutschland zumindest ist es ja auch illegal, dann ein iPad zu cracken. Also man kriegt auf jeden Fall nichts wunderbar Geniales geboten mit dem iPad 3. Natürlich, das Display hat eine höhere Auflösung, aber ich kann mir kein Programm momentan vorstellen, was auch diese hohe Auflösung tatsächlich benötigt oder auch braucht. Und aus dem Grund würde ich sagen, wenn ihr euer iPad 1 oder 2 noch habt, dann bleibt einfach dabei. Ansonsten, wenn ihr ein anderes Tablet habt, was so halbwegs ordentlich funktioniert, wie ihr es haben wollt, dann ist auch kein Grund, auf einen iPad zu wechseln. Da würde ich eventuell mal abwarten, was die Konkurrenz so bringt, wie sie jetzt auf dieses neue iPad reagieren wird und ob es da vielleicht nicht auch günstigere und technisch zumindest etwas bessere und interessantere Geräte geben könnte. Wo wir aber gerade schon auch so ein bisschen was von Software geredet haben, also die Tier-Software, hat Apple natürlich auch auf seiner Konferenz iOS 5.1 vorgestellt, also ein kleines Update für iOS 5, das dann auch neben den obligatorischen Bugfixes und Updates halt für Sicherheitslücken in Safari und anderen Programmen dann auch noch in Sachen Features so ein bisschen was mitbringt. Auf allen Systemen soll jetzt auch der Lockscreen mit einem Kamerasymbol ausgestattet worden sein und man muss dieses Kamerasymbol von unten nach oben ziehen, damit halt eben die Kamera gestartet wird und dann kann man eben mit dieser Geste, mit dieser Wischgeste dann relativ schnell zum Kameramodus wechseln und ein Foto schießen. Das ist also sehr, sehr nett gemacht. Kennt man, ist auch nicht revolutionär was Neues, aber sicherlich sehr sinnvoll, dass Apple das mit eingeführt hat. Außerdem wurde für das iPad, also für iPad 1 und 2, die Kamera-App komplett überarbeitet, komplett neu gestaltet. Also die Oberfläche sieht jetzt komplett anders aus und soll dann noch leichter, noch besser bedienbar sein als die vorherige Version. Außerdem wurde gleich auch die Gesichtserkennung verbessert, falls vorhanden, beziehungsweise auch eingeführt für Geräte, sodass halt eben auch, wenn man Fotos macht mit der Kamera-App, dann auch die Gesichtserkennung besser funktioniert und auch ein Löschen von Fotos aus dem Fotostream auch jetzt möglich sein soll. Für alle Japaner unter euch gibt es jetzt auch die Möglichkeit, per Siri auf Japanisch sich zu unterhalten. Das funktioniert also jetzt auch, hat man mit eingeführt. Hat sicherlich auch ein paar Monate gedauert, bis man das alles mit eingesprochen hat. Außerdem hat man mit dem Update dann auch die Tonqualität bei iTunes verbessert. Wie man das genau erreicht hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll da die Tonqualität deutlich verbessert worden sein. Ja, das sind so die Hauptfeatures dieser Apple-Konferenz, die es da gab, auf der Keynote vorgestellt von Tim Cook und von einigen anderen Apple-Mitarbeitern für den jeweiligen Bereich. Ich fand es diesmal nicht so spannend. Das iPad 3 ist sowieso, Tablets sowieso sind im Allgemeinen nicht so mein Fall, sagen wir mal so. Ich warte immer noch auf ein richtiges Open Source, ein richtiges freies Tablet, wo ich dann machen kann, damit, was ich will, wie ich es auf dem PC mache, verschiedene Betriebssysteme starten, verschiedene Hacks hier und da ausprobieren, verschiedene Treiber ausprobieren. Und das fehlt mir noch so ein bisschen, da ist das iPad nicht so, dass mein Fall und auch von der Software her sieht zwar alles hübsch aus, aber es ist mir noch ein bisschen was zu begrenzt. Hier und da wünsche ich mir dann doch einen VI-Texteditor vielleicht auch mal auf einem Tablet. Und man muss natürlich auch sagen, so ein Tablet, man redet ja auch, und das hat man, das ist vielleicht mein Fazit zu jetzt beidem, dem iPad, dem Apple, der Apple-Konferenz und auch der Cebit, man redet ja immer von der Post-PC-Area, die mit dem Tablet und den Smartphones eingeleitet werden soll. Man muss natürlich bedenken, Post-PC-Area heißt nicht, dass der PC ausstirbt, wie einige vermuten, denn also 99,99999999% aller Dinge, die auf den Tablets läuft, also alle Software, die da läuft, wurde am PC entwickelt. Also an einem ganz normalen PC mit Tastatur und Maus und Monitor, auf einem vielleicht 24, 28, 32 Zoll Monitor oder vielleicht auch noch ein 14 oder 13 Zoll Notebook-Club-Computer. Das wurde alles da irgendwie entwickelt drauf. Das heißt, ich sehe noch, sobald es halt noch oder solange es noch keine vernünftige Entwicklungsumgebung gibt für Tablets auf Tablets, das heißt, dass man auf einem Tablet auch eine Entwicklung für eine Tablet-App machen kann, tatsächlich da programmieren kann, sehe ich den PC noch nicht aussterben und deshalb würde ich sagen, für die Leute, die halt viel programmieren, die viel Texte schreiben oder sowas, ist halt ein Tablet nichts. Ansonsten für Surfen, fürs Video anschauen, da macht das durchaus Sinn. Ich erwische mich ja selber auch immer morgens früh, dann kurz bevor ich dann quasi richtig aufstehe, dann nochmal meine News anstatt Zeitung oder sowas durchzuchecken oder halt von Notebook zu gehen, was ein bisschen anstrengend ist, wenn man Notebook hochfahren und so weiter und so fort. Mein Handy mir zu schnappen und dann dort die neuesten Nachrichten so durchzublättern, so ein bisschen auf so einem Touchscreen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich auch einige mit einem iPad oder einem Tablet-Computer bei sich zu Hause genauso machen, am Frühstückstisch sich die neuesten Nachrichten aus dem Internet saugen. Ja, also das so mein kleines Fazit zu dem ganzen iPad und Tablet-Wahn, der momentan herrscht. Und da wollen wir mal schauen, was sich daraus entwickeln wird. Kommen wir zu dem klassischen PC zurück und einer klassischen Software, nämlich Windows im Grunde genommen. Und Windows hat ja viele spezielle Programme, die einige Leute, die jetzt umsteigen auf Mac oder auf Linux, eventuell auch brauchen könnten. Und damit das auch funktionieren kann, damit man also komplett auch umsteigen kann und diese paar Programmchen, die man dann eventuell noch braucht, dann auch starten kann unter seinem Lieblingsbetriebssystem, gibt es eine Virtualisierungs-/Emulations-/Translator-API, so nenne ich das, also eine Übersetzungsschicht im Grunde genommen, würde man eher sagen, nämlich Wine. Wine ist ein Programm, was einem ermöglicht, tatsächlich Windows-Applikationen mithilfe einer Übersetzung der Windows-API-Aufrufe auf Linux-Kernel bzw. X-Aufrufe dann Windows-Programme auf Linux zu starten oder eben auf einem macOS-System zu starten, dann natürlich mit anderen Technologien, die da aufgerufen werden. Auf jeden Fall gibt es eine neue Version, Version 1.4 ist draußen. Die hat fast 2 Jahre Entwicklungszeit gebraucht, bis es jetzt in der finalen Version rausgekommen ist und kommt dann auch mit ja recht ordentlichen Änderungen daher, mit recht ordentlich großen Änderungen daher. Zum Beispiel wurde eine komplett neue Grafik-Engine, DIP genannt, geschrieben, die vor allen Dingen mehr Speed bringen soll. Und außerdem auch noch gibt es einen komplett neuen Audio-Stack, der sich so ein bisschen an das oder an dem orientiert, was Microsoft mit Windows Vista eingeführt hat. Da haben sie auch den Audio-Stack komplett umgeschrieben. Das wird jetzt, diese Anpassung ist jetzt auch in Wine 1.4 mit eingeflossen. Also der neue Audio-Stack wurde implementiert. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass neue Plugins geschrieben worden sind, um eben die verschiedenen Audiosysteme unter Linux anzusteuern. Also OSS, ALSA und Core Audio unter macOS können jetzt angesteuert werden. Das sind die einzigen Plugins, die, glaube ich, soweit verfügbar sind. Also alte Plugins wie Jack, NAS, Audio, I.O. oder ESD werden nicht mehr unterstützt. Gerade, glaube ich, das Jack-Plugin ist das, was ich so ein bisschen vermissen werde. Und in Sachen OSS ist es nicht OSS V3, also die alte Version, die eventuell noch im Linux-Kernel standardmäßig auch steckt bei euch, sondern es ist OSS 4, was nur unterstützt wird, also die Alternative, die ja, glaube ich, auch in einer angepassten Version bei den BSD-Systemen verwendet wird, die kann dort genutzt werden mit Wine 1.4. Bei der Audio- und Video-Wiedergabe kann nun Wine auch auf GStreamer unter Linux bzw. QuickTime unter macOS 10 zugreifen. Hat den Vorteil, dass man da auch dann tatsächlich Hardware-Beschleunigung auch rausholen kann. Gerade bei GStreamer kenne ich auch, das hat die Möglichkeit, mit speziellen Plugins auf ARM-Systemen dann volle Hardware-Beschleunigung rauszuholen, sodass man halt eben auch eventuell bei Spielen oder sowas die Videosequenzen abspielen, dann auf diese Hardware-Beschleunigung setzen kann. Das ist also eine sehr, sehr nette Sache, ähnlich wie bei QuickTime und OS 10. Außerdem hat man auch den Internet Explorer Nachbau, der auch genauso heißt, unter Wine, der ja auf der Mozilla Gecko Engine basiert, aktualisiert, um ein paar Features erweitert und um eine neue Mozilla Gecko Engine erweitert. Und zwar setzt man da auf die Gecko Engine, die auch im Firefox 8 Verwendung findet, und man unterstützt jetzt vollständig auch ActiveX damit. Das heißt, gerade, glaube ich, Steam oder sowas, die ja auch auf ActiveX und auf den Internet Explorer irgendwie als Engine für ihre Plattform setzen, da wird in Wine eben nun der neue Mozilla Gecko, die Mozilla Gecko Engine verwendet vom Firefox 8. Das sind so die größten Neuerungen von Wine 1.4. Es gibt natürlich viele Sachen, die jetzt besser unterstützt werden, viel flüssiger laufen. CAD-Anwendungen zum Beispiel können jetzt dank der neuen Grafik-Engine viel flotter laufen, aber auch viele andere Sachen. Spiele können jetzt, werden jetzt besser unterstützt, können schneller laufen, dank eben der neuen Grafik-Engine. Audio-Sachen hören sich besser an, die Latenzzeit ist ein bisschen was kürzer, dank eben der neuen Audio-Engine, und man kann halt eben mit Applikationen, die für Windows Vista, Windows 7 geschrieben worden sind, für diesen Audio-Stack dann auch ein bisschen was besser arbeiten. Wer sich Wine 1.4 anschauen möchte, den kann ich nur anraten, sich auf winehq.org, also winehq.org zu begeben und sich dort das Ganze herunterzuladen. Es gibt für verschiedene Linux-Distributionen Download-Links und Pakete, die bereitgestellt werden, und auch für macOS 10 gibt es dort eine Version, die ihr euch herunterladen könnt. Ansonsten könnt ihr es natürlich immer vom Quellcode bauen, eine GPL-Software natürlich, und das ist also eine tolle Sache. Wine 1.4 ist damit dann auch durchgefrühstückt. Wir haben dann also quasi unser Fass voll, unser Maß voll für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dabei. Falls ihr Kommentare, Anregungen habt oder auch noch Ideen, was man vielleicht in der Sendung mit einbauen könnte. Ich habe ja jetzt heute so ein bisschen angesprochen, wie ich jetzt zum Beispiel an einem ganz normalen Notebook mein System aufnehme, gleichzeitig also mein Audio aufnehme, was ich am PC abspiele, und mein Mikrofoneingang aufnehme. Falls ihr da irgendwie Anregungen habt oder wisst oder irgendwie was herausfinden wollt, wie das Ganze funktioniert, vielleicht mit ALSA, vielleicht wisst ihr, wie es mit ALSA ganz einfach funktionieren kann. Falls ihr ganz verrückte Konfigurationsideen habt, könnt ihr das natürlich auch vorschlagen und einfach in den Kommentarbereich posten. Ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Kommentare, Ideen und Anregungen habt, natürlich alles posten, was ihr so findet. Das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, die allerneuesten Nachrichten scrolle ich mir ja auch gerade durch. Mozilla hat eine kombinierte Browser-Oberfläche für Metro und Windows 8 vorgestellt. Das ist vielleicht auch noch neu. Und Microsoft hat gemerkt, dass Windows 8 tatsächlich erklärungsbedürftig ist und hat tatsächlich ein paar Anleitungen, wie man es mit der Maus bedient, herausgegeben. Auch sehr, sehr lustig. Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig Neues, wenig Aktuelles. Hier und da eventuell auf Netzpolitik mal vorbeischauen, da gibt es auch immer was Interessantes zu ACTA, ein paar neue Sachen, die habe ich jetzt hier nicht erwähnt, weil passten einfach nicht rein, wir hatten zu viele Technologiethemen jetzt, und es gibt halt eben ja sehr spannende Sachen und Wirbel um EU-Richtlinien zum Beispiel zu verwaisten Werken. Das kann man sich immer durchlesen, aber auch halt, wie man versucht, ACTA jetzt über die Hintertür irgendwie wieder doch reinzukriegen und wie das mit iPred weitergeht und so weiter und so fort. Alles auf netzpolitik.org nachlesbar. Ansonsten schaut mal auch nach auf der Webseite eures Vertrauens, was es da für interessante neue Themen gibt. Jo, das war's für dieses Outtake. Ansonsten gibt's nichts Neues, nichts Interessantes. Ach so, ja, Android, der Google Market heißt jetzt Google Play. Für die es interessiert, vielleicht interessant. Ansonsten war's das, und ciao.